Ansage 13. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Monika, Friedrich und Peter Wagner. Im Moment sind wir nicht zu Hause. Wir sind ein paar Tage verreist. Wir sind aber mobil unter der Nummer 0172 3828 484 erreichbar. Oder Sie hinterlassen eine Nachricht nach dem Signalton.